Kundgabe 6157. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.1.1955. Fürbitte für Seelen in der Finsternis. Ich will Barmherzigkeit üben an allen, die eure Liebe mir anvertraut. Es ist eine große Not im jenseitigen Reich, besonders für die Seelen, die keinen Fürsprecher auf Erden haben, die vergessen sind von den Menschen oder sich so wenig Liebe erworben haben, dass ihrer nur in Unmut gedacht wird. Alle diese Seelen haben ein bitteres Los. Sie sind in quälender Finsternis und völlig ohne Kraft, so dass sie sich allein nicht helfen können und angewiesen sind auf Hilfe. Sie ernten, was sie gesät haben, und ihr Los ist nicht ungerecht. Es ist nicht unverdient. Denn es können solche Seelen nichts anderes erwarten, als was sie sich selbst erworben haben im Erdenleben, wo sie völlig ohne Liebe waren. Dennoch soll auch ihnen geholfen werden, und die ihnen mangelnde Liebe muss von anderer Seite geboten werden, die ich aber auch annehme und zugunsten jener Seelen buche. Was ihr diesen Seelen an Liebe schenkt, das geht ihnen wieder als Kraft zu, die sie nun verwenden können, ihrem Willen entsprechend. Eine Seele, die durch eure Liebe Kraftzufuhr erhält, weiß aber auch, zu welchem Zweck ihr diese zugeht. Und sie ist so dankbar für die Hilfe, dass sie eifrig bemüht ist, die Kraft zu vermehren. Dass sie die Kraft nun gleichfalls verwendet, zum Liebewirken. Sie wird niemals die Liebe eines Menschen zurückweisen, während sie den gleichen Bemühungen von Seiten der Lichtwelt oft Widerstand leistet, weil sie keinen Glauben hat an das, was diese ihr sagen. Denn die Lichtwesen stehen in gleicher Verfassung vor ihnen und werden darum nicht angehört. Menschen auf Erden aber, besonders die ihnen nahestanden, erreichen viel mehr. Denn zu ihnen schauen jene unglückseligen Seelen auf, weil sie die Liebekraft als Strahl von ihnen ausgehen sehen, der ihnen eine Wohltat ist. Ihr Menschen habt eine große Macht über jene Seelen in der Finsternis, wenn ihr ihrer in Liebe gedenket, wenn ihr ihnen helfen wollet. Denn das fühlen sie, und sie haben Zutrauen zu euch und hören euch auch an, so ihr ihnen Vorhaltungen macht oder ihnen das Evangelium verkündet. Und ob eine Seele noch so verstockt ist, ob sie noch so blind ist und unwissend, eure Liebe ändert diesen Zustand. Sie versteht euch sofort, wenn eure Gedanken Liebe erfüllt sind, und dann nimmt sie auch an. Ohne Liebe gibt es keinen Fortschritt, sowohl auf Erden als auch im geistigen Reich. Ohne Liebe gibt es keine Erlösung aus der Tiefe. Und ich gebe den Seelen in der Finsternis die große Gnade, dass die Liebe, die von der Erde aus ihnen zugewandt wird, als Licht erkenntlich ist. Als Licht, das ihnen Hoffnung gibt und niemals vergeblich erstrahlt. Derer ihr gedenket, deren Not euch veranlasst zu einem Hilferuf zu mir, die sind wahrlich nicht verlassen. Denn was ihr mir gebt, durch eure Liebe zu jenen Seelen, das gebe ich auch weiter und beauftrage auch meine Boten im geistigen Reich zur Hilfeleistung besonderer Art. Und es wird nicht ohne Erfolg sein. Der Seelen im jenseitigen Reich wird von Seiten der Menschen nur wenig gedacht. Der Glaube an ein Fortleben ist nicht sehr stark vertreten. Und darum sind für die meisten Menschen auch die Verbindungen aufgehoben, die Sorge um das geistige Wohl beschäftigt sie nicht. Und es folgen ihnen nur wenige Gedanken nach. Es ist auch um die Menschen auf der Erde finster, und die Seelen kehren nicht dorthin zurück, wo sie nichts finden, was ihnen wohltut. Gedenket auch jener Seelen, die ohne Fürbitte sind. Rufet sie zu euch im Willen, ihnen zu helfen. Lasset eure Liebe auch in die Tiefe strahlen. Denn immer wird sich eine Seele an diesen Lichtstrahl klammern und zur Höhe steigen. Und sie wird zu euch kommen, woher ihr das Licht erstrahlte. gebet ihr, woran sie Mangel leidet, Licht und Kraft. Bringet ihr mein Wort nahe, und es ist euch schon gelungen, ihr Rettung zu bringen, weil mein Wort diese Kraft hat, dass sie es immer zu hören begehrt und sich darum stets dort aufhalten wird, wo ihr Speise und Trank geboten wird, dass eure Liebe ihnen zugänglich machen kann. Und jene erlösten Seelen werden es euch danken ewiglich. Amen.